Wendy, Oliver, Bianca und Vanessa bildeten eine Mannschaft. Und sie waren ehrgeizig. Sie wollten den Wettbewerb gewinnen. Doch sie mussten lange warten, bevor sie starten konnten. Vor ihnen brachen mehr als 20 Mannschaften auf. Unter ihnen die von Jonas Schreck. Dann aber ging es los. Zügig strebten sie dem ersten Ziel zu, einer kleinen Hütte mitten im Wald. Die Sonderkommission hatte ihre Aufgabe glänzend gelöst. In geradezu genialer Weise sogar, wie Pöppelmann meinte.